Erfahrungen bei der Suche nach dritten Alternativen. Im Laufe der Jahre habe ich oft Leute, die sich emotional in eine starke Gegnerschaft verbissen hatten, fast bis zur Irrationalität, als neutraler Moderator durch die beiden Schritte bei der Suche nach einer synergetischen dritten Alternative geführt, bis sie gefunden war. Diese Aufgabe war häufig eine besondere Herausforderung, machte mir aber auch viel Freude. Eines meiner ersten Erlebnisse dieser Art hatte ich, als unsere Firma eine authentische, spontane Erfahrung aus dem wirklichen Leben verfilmen musste, die Synergie für ein von uns entwickeltes Produkt lehren sollte. Ich beschloss, dafür eines meiner Live-Seminare zu verwenden. Ich wählte ein Thema, das starke Emotionen auslöst, den Umgang mit unserer Umwelt, und bat zwei der Teilnehmer, zu mir auf das Podium zu kommen. Eine starke, überzeugte, leidenschaftliche Kämpferin für den Umweltschutz, eine echte Grüne und einen starken, überzeugten, leidenschaftlichen Geschäftsmann, der in seiner Firma natürliche Rohstoffe für wirtschaftliche Zwecke benutzt. Sie reichten sich nicht einmal die Hand. Selbst Boxprofis berühren die Handschuhe des anderen. Sie griff ihn schon auf dem Weg nach vorne an. »Leute wie Sie haben unsere Luft und unser Wasser vergiftet und die Zukunft unserer Kinder zerstört.« Er blickte auf ihre Schuhe hinab und sagte, »Schöne Schuhe, ist das Leder?« Sie sah erst ihre Schuhe an, dann ihn. »Was hat denn das damit zu tun?« Er antwortete, »Ich frage mich einfach, was für ein Tier Sie getötet haben.« »Ich töte niemals Tiere«, gab sie empört zurück. »Ach, dann haben Sie das andere machen lassen.« So begann die Kommunikation. 45 Minuten später hatten sie die beiden Schritte hinter sich und traten zum großen Erstaunen des Publikums beide für eine Politik der Nachhaltigkeit auf der Unternehmens- wie auch auf der Regierungsebene ein. Wenn man den ersten Schritt, wären Sie bereit, nach einer Lösung zu suchen, die besser ist als das, was jeder von Ihnen mitgebracht hat, lehrt, sagen die Leute unweigerlich, wie diese beiden auch, »Ich weiß nicht, wie sie aussehen könnte« oder »Ich setze mich seit Jahren für diese Sache ein und habe feste Überzeugungen.« Also erkennen Sie das an. Das ist richtig. Niemand weiß, wie sie aussehen wird. Sie muss von Ihnen beiden gemeinsam erschaffen werden. Die Frage ist, wären Sie bereit, nach so einer Lösung zu suchen? Die Antwort lautet gewöhnlich, ich werde keine Kompromisse eingehen. Dann entgegnen Sie, natürlich nicht. Synergie ist kein Kompromiss. Es muss eine bessere Lösung sein. Das müssen Sie wissen. Das muss der andere wissen. Und Sie müssen beide wissen, dass Sie es beide wissen. Oh, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Mit dem zweiten Schritt. Aber keiner darf seinen Standpunkt darlegen, solange er den Standpunkt des anderen nicht so wiedergegeben hat, dass dieser zufrieden ist. Das ist der Prüfstein. Für Leute, die schon sehr lange für eine bestimmte Position eingetreten sind, ist es eine enorme Herausforderung, jemand anderem wirklich zuzuhören, weil sie ihren eigenen Standpunkt erst darlegen dürfen, wenn sie dem anderen zugehört und seinen Standpunkt so wiedergegeben haben, dass er zufrieden ist. Das ist ihre Eintrittskarte. Ich habe diesen Prozess auch einmal an einer Universität zum Thema Abtreibung demonstriert und eine Abtreibungsgegnerin und eine Frau, die für das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen eintrat, zu mir nach vorn geholt. Beide fühlten sich ihrer Position moralisch verpflichtet. Ich führte sie vor mehr als 400 Leuten, darunter ein ganzer Kurs von Betriebswirtschaftsstudenten, viele Fakultätsangehörige und zahlreiche geladene Gäste, langsam durch die beiden Schritte. Nach etwa 40 Minuten fingen sie an, über Verhütung, Adoption und Erziehung zu sprechen. Der Charakter der Diskussion hatte sich völlig geändert. Das Publikum war fasziniert. Beide Frauen hatten Tränen in den Augen. Ich fragte sie, warum sie emotional so stark angerührt waren. Es war nicht die Sache an sich, Sie schämten sich einfach, weil sie jeden, der bei dieser Sache anderer Meinung war, so kategorisch verurteilt, verdammt und stereotypisiert, ja sogar dämonisiert hatten. Durch echtes, tiefes Zuhören hatten sie erkannt, das ist ein guter Mensch. Ich mag diese Person. Ich achte sie. Ihren Ansichten stimme ich nicht zu, aber ich bin bereit, ihr zuzuhören. Ich bin offen. Mitzuerleben, wie Köpfe sich öffnen, Herzen weich werden und Positionen sich zu einer höheren, synergetischen, dritten Alternative verbinden, ist eine hochspannende Erfahrung. Immer funktionieren diese beiden Schritte allerdings nicht, denn die Leute sind nicht immer bereit, sie anzuwenden. Ich war einmal in Washington bei der Young Presidents Organization, um dieses Konzept zu lehren. Ich bat den Präsidenten der National Education Association, kurz NEA, und den Kopf der kalifornischen Voucher-Bewegung, Gutscheine statt staatlicher Schulen, weg von den öffentlichen Schulen, nach vorn zu kommen und die beiden Schritte zu durchlaufen. Widerstrebend vollzogen sie den ersten Schritt, doch sie sagten beide, sie hätten keine Vorstellung davon, was sie bei der Suche finden würden, und wären nicht zu einem Kompromiss bereit. Als wir zum zweiten Schritt kamen und sie den Standpunkt des anderen zu dessen Zufriedenheit wiedergeben sollten, versuchten sie es, wurden aber bald ausfallend. Sie waren sehr defensiv und wurden dann richtig feindselig. Sie beschimpften sich gegenseitig und sogar die Eltern des anderen. Daraufhin schickte das Publikum sie nach Hause. Die beiden Männer waren zwar geladene Gäste, doch sie hatten dem Zweck der Tagung nicht gedient. Dann wurde das Publikum synergetisch. Es bestand aus Eltern, denen die Sache wirklich am Herzen lag. Sie hatten erkannt, dass sie sehr komplex war, dass man nicht grob verallgemeinern durfte und tiefes Verständnis brauchte. Sie entwickelten immer mehr Kreativität im Hinblick darauf, wie man das Bildungssystem stärken konnte, und befassten sich auch mit der Frage, wie weit man den Markt unter bestimmten Umständen in die Bildung holen konnte und was man tun konnte, wenn das besonders schwierig und sogar kontraproduktiv war. Ich habe diesen Prozess schon viele, viele Male auch im Hinblick auf unternehmensinterne Fragen durchgeführt. Ich frage meine Klienten, was scheint ihre Kultur zu spalten? Etwas, was fast nicht diskutierbar ist? Gewöhnlich zögern sie zunächst, rücken aber schließlich doch mit der Sprache heraus. Dann frage ich sie, könnten wir das als Beispiel für die Erzeugung von Synergie, die Produktion einer dritten Alternative benutzen? Und sie antworten meistens, oh, das ist ein zu heikler Punkt, es ist zu schwierig, ich weiß nicht, wie wir das machen könnten. Ich erkläre ihnen dann den Prozess und die beiden Schritte. Und ich versichere ihnen, dass es ihrer Organisation eine ungeheuer starke Erfahrung verschaffen wird, wenn es in der Gruppe, die ja Aufrichtigkeit und echte Anstrengungen bei der Durchführung der beiden Punkte erwartet, genug Ehrlichkeit und moralische Autorität gibt, nicht nur durch die Lösung des Problems, sondern vor allem durch die Entwicklung eines Immunsystems innerhalb der Kultur, das es ihnen ermöglichen wird, bei allen künftigen Schwierigkeiten das Gleiche zu machen. Einmal habe ich mit einer Gruppe aus dem Gesundheitswesen gearbeitet, zu der Kuratoren, Führungskräfte, Leute aus der Verwaltung und zahlreiche Ärzte gehörten. Der Punkt, über den gesprochen werden sollte, war schon seit vielen Monaten Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Der Einsatz externer Ärzte. Der medizinische Leiter war der Sprecher der einen Seite, der CEO der Sprecher der anderen. Vor etwa 100 Leuten führte ich sie langsam durch die beiden Schritte. Sie produzierten eine dritte Alternative, von der sie beide total begeistert waren. Nicht nur, weil sie ihnen besser gefiel als die bisherige Regelung und ihre beiden ursprünglichen Vorschläge, sondern auch, weil sie eine starke, heilende und bindende Wirkung auf ihre Beziehung hatte. In Cancun, Mexiko, habe ich einmal mit Versicherungsleuten gearbeitet. Ich sollte auf einer ihrer internationalen Tagungen eine Rede über die kulturelle Transformation durch prinzipienzentrierte Führung halten. Als ich die Stimmung der Gruppen spürte, Die Kommunikation über schwerwiegende Probleme war künstlich, zwischen der Führungsebene in der Zentrale, den Managern im Außendienst und den Agenten, die das Geschäft produzierten, herrschte geradezu Feindseligkeit. Beschloss ich, meine vorbereitete Rede wieder einzustecken und ihnen lieber zu helfen, zu erkennen, wie ernst diese kulturelle Schwäche war und wie sie sich auf ihr Geschäft und ihre Kunden auswirkte. Also entschied ich mich für eine Frage: Wem gehört der Kunde? Und bat je zwei Leute aus den drei Gruppen, Zentrale, Manager im Außendienst und Agenten, vor der ganzen Versammlung zu mir nach vorne zu kommen. Sie legten nacheinander die Gründe dafür dar, warum der Kunde ihnen gehöre. Die Agenten führten an, dass sie den Kunden fanden und die Beziehung zu ihm hatten. Die Außendienstmanager hatten für diese Argumentation überhaupt nichts übrig. Sie sagten, wir sind diejenigen, die bei diesen Leuten über lange Zeit die Dienstleistungen erbringen müssen. Sie können einfach gehen, wir nicht. Wir müssen bleiben, unsere Produkte repräsentieren und zeigen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Dieser Sichtweise konnten nun wiederum die Führungskräfte aus der Zentrale nichts abgewinnen. Sie sagten, Sie haben ja keine Ahnung. Wer hat die Produkte denn entwickelt? Wer sorgt dafür, dass die Zusagen eingehalten werden? Wer hat das ganze institutionalisierte System, über das unser Geschäft läuft, eingerichtet? Danach wurde für alle offensichtlich, wie krank die Unternehmenskultur geworden war. Der Kunde gehörte keiner dieser Gruppen, sondern sich selbst. Ihnen wurde klar, dass sie intensiv daran arbeiten mussten, ihre Kultur zu verbessern, wenn sie Kunden gewinnen und halten wollten. Diese Erfahrung machte sie sehr bescheiden und offen dafür, die beiden Schritte zu durchlaufen, um eine synergetische dritte Alternative herbeizuführen. Eines Tages rief mich der Chef eines Unternehmens an und bat mich, ihm dabei zu helfen, bei einem sehr kostspieligen, langwierigen Gerichtsprozess mit einem sehr großen Kunden zu einer Lösung zu kommen. Der Kunde hatte das Unternehmen wegen mangelhafter Leistung verklagt. Seiner Ansicht nach hatte es die vereinbarten Kriterien nicht erfüllt. Ich kannte den Anrufer gut. Er hatte einige unserer Trainings durchlaufen, traute sich aber nicht genug zu, um die Inhalte anzuwenden. Ich sagte ihm, dass er mich nicht brauche. Er könne es selbst machen. Dann ging ich einige Themen am Telefon noch einmal mit ihm durch. Außerdem sollte er die Unterlagen lesen, die ich ihm bereits gegeben hatte. Er war sehr zögerlich und ängstlich. Doch ich bestätigte ihn so stark, dass er schließlich zustimmte, es selbst zu machen. Ich rief den Chef des klagenden Unternehmens an und schlug ein gemeinsames Mittagessen vor. Der andere sagte, das ist nicht nötig, wir wollen einfach abwarten, was der Prozess bringt. Wahrscheinlich dachte er, mein Freund sei bereit, sich zu vergleichen, einen Kompromiss zu schließen oder zu Kreuze zu kriechen. Er beschloss, bei seiner harten Taktik zu bleiben und lehnte die Einladung zum Essen ab. Mein Freund erzählte ihm dann, was er zu tun versuchte und weshalb. Er berichtete von den beiden Schritten und sagte, er selbst werde allein kommen, der andere könne aber seinen Anwalt mitbringen und nichts sagen, falls dieser ihm dazu rate. Auf diese Weise würde keine Gefahr bestehen, dass er seine Position vor Gericht verschlechterte. Dann sagte er, »Was haben Sie denn zu verlieren? Eine Stunde oder auch zwei?« Die Sache hat unsere beiden Unternehmen bereits Zehntausende von Dollar gekostet und dabei hat der Prozess gerade erst begonnen. Unter diesen Voraussetzungen erklärte der andere sich bereit, sich mit ihm zu treffen und seinen Anwalt mitzubringen. Die drei Männer trafen sich dann in einem Raum, in dem zwei Flipcharts standen. Mein Freund sagte, »Ich möchte zunächst sehen, ob ich Ihre Position bei der Klage verstehe.« Er gab sie so ausführlich wieder, wie ihm das möglich war. Nach ein paar Minuten erkundigte er sich. »Haben Sie das Gefühl, dass ich Ihre Situation richtig verstehe? Ist das so zutreffend und gerecht?« Der andere erwiderte. »Ja, bis auf zwei Punkte.« Sein Anwalt fiel ihm ins Wort und riet ihm, nichts mehr zu sagen. Der Unternehmenschef aber spürte, dass sich hier wirklich etwas bewegte und dass mein Freund bei seinen Bemühungen ehrlich war. Daher sagte er sinngemäß zu seinem Anwalt, er solle den Mund halten und öffnete sich zu jenen beiden Punkten. Mein Freund schrieb sie auf eines der Flipcharts. Dann fragte er erneut: Haben Sie das Gefühl, dass ich Sie verstehe? Gibt es noch etwas, was ich verstehen soll? Habe ich irgendetwas ausgelassen? Der andere antwortete: Nein, ich fühle mich von Ihnen verstanden. Und mein Freund sagte: Dürfte ich Sie jetzt bitten, mir so zuzuhören, wie ich versucht habe, Ihnen zuzuhören? Wäre das gerecht? Im Wesentlichen passierte Folgendes. Der erste Punkt, die Suche nach der dritten Alternative, ergab sich durch den Versuch, sich gegenseitig zu verstehen. Dadurch entstand die Motivation, das Problem zu lösen. Und die Problemlösung war nicht nur dergestalt, dass beide zutiefst zufrieden waren, sondern auch so, dass sie ihre Beziehung fortsetzten. Nun mussten sie sich noch bemühen, ihren Wunsch, die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten, in ihren beiden Unternehmen zu vermitteln, wo man sich inzwischen an die Auseinandersetzung und die Gegnerschaft gewöhnt hatte. Der entscheidende Punkt ist, dass die Leute das durchaus allein machen können. Sie brauchen keinen neutralen Dritten als Moderator, wohl aber die Fähigkeit, Beteiligter und Beobachter oder Moderator zugleich zu sein. Das erfordert sehr viel mentale und emotionale Disziplin. Doch wenn Sie an die Prinzipien glauben und genug inneren Mut und Integrität haben, können Sie es schaffen. Manchmal sieht die dritte Alternative für Außenstehende wie ein Kompromiss aus. So als ob einer oder beide ein bisschen nachgegeben hätten. Das muss aber nicht so sein. Vielleicht war der Gegenstand, um den es ursprünglich ging, gar nicht das Problem. Vielleicht war letztlich die Qualität der Beziehung, die Tiefe des Verstehens oder die Änderung der Motivation viel wichtiger. Ein Kollege erzählte mir einmal von seinen Eltern. Diese Geschichte möchte ich hier wiedergeben, weil sie ein wunderbares Beispiel dafür ist. Mein Vater war 30 Jahre lang ein hervorragender Zahnarzt gewesen. Dann stellte sich heraus, dass er Amyloidose hatte, eine sehr seltene, krebsähnliche Krankheit. Die Ärzte gaben ihm nur noch ein halbes Jahr. Er musste seine Praxis schließen und saß nun untätig herum. Sein ganzes Leben lang war er sehr aktiv gewesen, doch jetzt blieb ihm nichts mehr zu tun, als über seine unheilbare Krankheit nachzudenken. Wie konnte er sich ablenken? Er beschloss, im Garten ein Gewächshaus zu bauen und darin seine Lieblingspflanzen zu züchten. Dabei dachte er allerdings nicht an ein elegantes Glashaus, wie man es oft hinter großen Häusern aus der viktorianischen Zeit sieht, sondern an einen Bausatz. Sein Gewächshaus würde ein Wellblechdach und schwarze Plastikwände haben. Meine Mutter wollte etwas so Hässliches aber nicht in ihrem Garten haben. Was sollten denn die Nachbarn denken? Schließlich konnten die beiden gar nicht mehr über das Gewächshaus sprechen, ohne sich zu streiten. Es war wohl einfach der Punkt, an dem sich ihr ganzer Zorn über die Krankheit ballte. Eines Tages sagte meine Mutter zu mir, sie wolle von nun an wirklich versuchen, die Sichtweise meines Vaters zu verstehen. Solange die Situation so blieb, würden sie ja beide nicht glücklich sein. Sie wollte dieses Gewächshaus definitiv nicht in ihrem Garten haben. Sie wollte aber andererseits, dass mein Vater glücklich war und etwas Sinnvolles tun konnte. Also beschloss sie, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Mit anderen Worten, das Glück meines Vaters bedeutete ihr mehr als ihr Garten und die Nachbarn. Dank des Gewächshauses lebte mein Vater dann viel länger, als die Ärzte vorhergesagt hatten, noch 3 Jahre. Nachts, wenn die Chemotherapie ihn nicht schlafen ließ, ging er in sein Gewächshaus, um nach seinen Pflanzen zu sehen. Dass sie gegossen werden mussten, gab ihm morgens einen Grund aufzustehen. Durch sein Gewächshaus hatte er etwas zu tun, etwas, auf das er sich konzentrieren konnte, während sein Körper allmählich verfiel. Meine Mutter sagte später oft, dass sie sich nicht mehr gegen seinen Wunsch nach diesem Gewächshaus gesperrt habe, sei eine der weisesten Entscheidungen in ihrem ganzen Leben gewesen. Das Gewächshaus war für die Mutter meines Kollegen zunächst ein Verlust, bis sie ihre eigenen ursprünglichen Wünsche gegenüber dem größeren Wunsch zurückstellte, ihren Mann glücklich und zufrieden zu sehen. Wenn wir jemanden verstehen, definieren wir also neu, was für uns Gewinn-Gewinn ist. Hätte sie am Anfang aber nicht genug Respekt gehabt, um verstehen zu wollen, was ihrem Mann wichtig war, wäre es nicht zu dieser Neubewertung gekommen. Interessant ist auch, dass die so entstandene Synergie nicht zu einer dritten Alternative in Form einer Lösung führte, sondern in Form der Einstellung. Die erste Alternative wäre gewesen, kein Gewächshaus zu haben. Die zweite wäre gewesen, es widerstrebend hinzunehmen. Die dritte Alternative aber war, ihren Mann wirklich zu verstehen und das eigene Glück freudig und voller Liebe in seiner Freude über das Gewächshaus zu finden. So funktioniert Synergie sehr oft. Ein Außenstehender könnte das als Kompromiss betrachten. Die Mutter meines Kollegen aber sieht das ganz sicher anders. Sie fand im Glück und im Wohlergehen ihres Mannes selbst Erfüllung. Solche Synergie bei der Einstellung ist ein wundervoller Ausdruck reifer Liebe. Die meisten zwischenmenschlichen Transaktionen enden mit einem Kompromiss, Gewinn-Verlust oder Verlust-Gewinn. Lösungen vom Typ der dritten Alternative aber, ob nun von der Substanz her, vom Geist her oder einfach nur als Erreichen von gegenseitigem Respekt und Verstehen ohne irgendeine Vereinbarung, sind Transformationen. Das heißt, die Beteiligten haben sich geändert. Sie sind im Herzen und im Kopf offener geworden. Sie haben zugehört und etwas gelernt. Sie sehen die Dinge auf neue, frische Art. Sie sind transformiert worden. Ich bin überzeugt, dass sich die meisten Streitfälle durch eine synergetische, auf die Suche nach einer dritten Alternative ausgerichtete Kommunikation verhindern oder lösen ließen. Klagen und die Justiz sollte man nur als letzte Instanz benutzen, nicht als erste. Eine prozesssüchtige Kultur ist ungesund für die Gesellschaft und ein schreckliches Vorbild. Sie zerstört das Vertrauen und führt bestenfalls zu einem Kompromiss. Irgendwann möchte ich gern zusammen mit einem Anwalt für Wirtschaftsrecht und einem Bundesrichter, die diese Ideen mit erstaunlichen Ergebnissen umsetzen, ein Buch schreiben. Für Anwälte und für jene, die sie ausbilden und engagieren, aber auch für Menschen, die scheinbar schwierige Probleme lösen wollen, ohne sich einen Anwalt zu nehmen. Der Titel würde lauten: Selig sind die Friedensstifter. Der Untertitel: Synergie bei der Verhinderung und Beilegung von Streitfällen.